Guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özvalı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne heute mit Ihnen Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja, gerne abi. Okay, als erstes benötige ich ein paar persönliche Daten, dann könnten wir weiterführen. Wie heißen Sie? Bettina Seiden ist mein Name. Bettina, könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja. B I Doppel T I wie Ida Ja. N A Bettina. Ja, okay, und? Mein Nachname ist Seidel, Seidel, Seidel. Seidel, ja. Danke, danke für die Information. Frau Seidel, wie alt sind Sie? Hallo, ich bin 55 Jahre alt. 55 Jahre alt. Und wann sind Sie geboren? Ja, ich bin am 11.04.1970 geboren. Okay. Frau Seidel, wie groß sind Sie? Ich bin 1,64 Meter groß. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 64,3 Kilo schwer. Okay. Frau Seidel, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, ich habe seit gestern ganz schlimme Rückenschmerzen, vor allem im unteren Rücken. Seit gestern. Die Schmerzen dauerhaft oder phasenweise? Ja, die sind ständig da. Ja, ständig da. Es hört gar nicht richtig auf. Ja. Wo genau sind die Schmerzen? Könnten Sie bitte beschreiben? Genau in der Mitte In vom der unteren Mitte. Rücken. Ja, Unter. In der Mitte. genau. Sie haben sich schon gesagt, seit gestern die Schmerzen gehabt und vorher ähnliche Beschwerden. Ja, seit etwa einem Jahr habe ich ab und zu Rückenschmerzen, aber nicht so schlimm wie jetzt. Ja, früher ein bisschen leichter, aber seit gestern die Schmerzen war sehr, sehr schlecht. Und die Schmerzen plötzlich oder langsam angefangen. Was für Ja, ganz plötzlich. Von ein einem Moment auf den anderen, ja, ganz plötzlich. gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Was meinen Sie mit Auslöser? Zum Beispiel eine Schweraufhebung oder sehr schwer Sport treiben, Ja. Reiten, Fahrradfahren, Unfall. Ja, das habe ich verstanden, Herr Doktor. Gestern habe ich ich bin Floristin. Ich habe Ja. gestern im Garten einen schweren Kübel gehoben, Herr Ja, Doktor. schweren. Da hat es plötzlich eingeschossen. Nach der Hebung die Schmerzen plötzlich angefangen. Okay, Ja, genau. ich verstehe. Frau Seidel, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus oder in den Rücken oder ja Beine, linken Beine oder Ja, Doktor, ins linke Bein. Ja, Ja, linken. das zieht richtig runter. Richtig runter. Bis am Fuß oder bis Knie. Das habe ich nicht bemerkt, aber im linken Bein, nicht Fuß, Okay, nicht bis zu weil Fuß. Frau Seidel, wie stark die Schmerzen würden Sie mir beschreiben? Auf einer Schmerzskala 1 ist 0 ist kein Schmerzen, aber 10 ist sehr, sehr starke Schmerzen. Was würden Sie mir beschreiben, Ihre Schmerzen? Herr Doktor, am Anfang waren Sie bestimmt eine 7 von 10. Ich habe Sieben. dann, ja, ich habe dann Diclofenac genommen. Danach war es vielleicht noch eine 4. Vier. Ja, es hat mir teilweise geholfen. Ja, Diclofenac hat Ihnen geholfen für diese Beschwerden vorher. Haben Sie Ihren Hausarzt besucht, oder? Wegen diesen Deswegen, Schmerzen. nein, deswegen war ich nicht beim Hausarzt. Und ich würde gerne wissen, wer hat Ihnen Diclofenac verschrieben? Ich habe Gibt es? zu Hause gefunden, ja, Ja, es gab zu Hause Tabletten und dann habe ich eingenommen, das eingenommen. ja, aber ich würde gerne sagen, Diclofenac ist sehr, sehr starke Medikament. Ohne erste Rat nehmen Sie bitte nicht. Okay, Ja. ich ach ja, ich achte darauf, aber ich denke nicht, dass Diclofenac eine stärkere Schmerzmittel ist, Herr Doktor. Ja, nur eine Empfehlung, Oh, bitte. okay, ich achte darauf. Wie viel Milligramm haben Sie Diclofenac eingenommen? Ja, das ja, es das steht ja 75 Milligramm, Herr Doktor. 75 Milligramm, das ist gut. Frau Seidel, wie beschreiben Sie Ihre Schmerzen? Dumpf? Stechend, sehend. Wie Ja, würden Sie das stechend sagen? und ziehend kann sein. Stechend, Ja, sehend. kann ich sagen. Und auch brennend, Herr Doktor. Aufbrennend, Ja. stechend. Und haben Sie schon gesagt, die Schmerzen dauerhaftig, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, Seit gestern. sie sind ständig da. Ständig. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert, außer Diclofenac? Herr Doktor, ich kann sagen, beim Aufstechen, Sitzen oder Vorbeugen wird es schlimmer. Ja. Ja, wenn ich das Bein hochlege, wird es ein bisschen besser. Ein Ja. bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen besser. Alles gut, okay. Haben Sie, Frau Seidel, haben Sie auf dem Bein oder andere Regionen Kribbeln, Taubheitgefühl oder Lähmungen? Haben Sie irgendwelche Befunde bemerkt? Herr Doktor, ich fühle mich im Bein, in meinem Bein spüre ich nicht gut. Ja. Vielleicht, ja, kann sein. Aber Linken nicht zu Fuß. Wie Bein. bitte? Linken Bein. Ja, natürlich. Linken Ich habe Bein. Probleme linken Bein, mit Linken Bein. linken Bein. Wie beschreiben Sie diese So ein Kribbeln. Beschwerden? So ein Kribbeln, Nur kann ich sagen. Kribbeln. Ja. Ohne Taubheitgefühl, nur Kribbeln. Ja, manchmal, ja, Kribbeln ist ein wichtiges Wort, ich denke. Manchmal fühlt sich das Bein komisch und so ein Kribbel, kann ich sagen. Gibt es noch nie ähnliche andere Beschwerden, zum Beispiel Stuhlinkontinenz oder Was meinen Sie Wasserlassen? mit Inkontinenz? Entschuldigung, gibt es noch andere Beschwerden, zum Beispiel beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Haben Sie etwas bemerkt, seit gestern oder in der letzten Zeit? Nein, ich Nein. habe keine solche Beschwerden mit Stuhlgang, ja, sowohl Stuhlgang oder als auch beim Wasserlassen. Und noch, ich würde gerne wissen, gibt es im linken Bein Kraftminderung oder Muskelschwäche? Was würden Sie mir beschreiben? Gibt es noch etwas? Bis jetzt habe ich nicht bemerkt. Keine Kraftminderung, ohne Muskelschwäche. Sagen Sie. Okay. Frau Seidel, haben Sie Fieber in der letzten Zeit? Fieber nicht, Herr Doktor. Stellfrost, Schweißausbrüche, Kaltschweiß. Ja, kalten Schweiß. Ich habe schon lange oft kalten Schweiß, Herr Doktor. Wegen dieser Beschwerden haben Sie Ihren Hausarzt besucht. Warum haben Sie Kaltschweiß? Ich weiß nicht, Herr Doktor. Ja, okay. Vielleicht. Das ist seit langem, habe ich diese Beschwerde, aber ich weiß nicht, warum es ist. Im Bezug auf keine bestimmte Beschwerde haben Sie. Ich kann nicht Okay, verstehen. okay. Ich habe Wie nicht ist verstanden. Ihr Appetit in der letzten Zeit? Mein Appetit ist gut. Ich habe kein Problem mit Appetit. In der letzten Ganz Zeit haben Sie ab oder normal. ja, in der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen? Nein, Herr Doktor. Mein Gewicht ist immer stabil. Ja. Okay. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen oder Sodbrennen, Durchfall oder? Herr Doktor, Sodbrennen habe ich nicht. Ich habe nicht auch erbrochen, aber mir ist ein bisschen schlecht. Vor allem nach dem Diclofenac. Ja, nach der Diclofenac haben Sie nur Übelkeit, oder? Ja, ein bisschen übel. Mir ist ein bisschen übel. Ohne Erbrechung, nur Ja, Übelkeit. Ganz gut. ich habe nicht erbrochen, oder? Okay, ich verstehe. Seit wann haben Sie die Übelkeit? Seit gestern Abend, oder? Dagegen nehme ich. Gestern habe ich Diclofenac eingenommen und Ja, nur gestern. nach Ja. dem Diclofenac Ja. habe ich Übelkeit, Herr Doktor. Ja. Ich möchte noch mal fragen, wann haben Sie letzte Mal Diclofenac eingenommen? Ja, ich habe nur einmal Diclofenac Ja, eingenommen, Herr nur Doktor, gestern, gestern. Ja. nur einmal Ja. eingenommen. Ja, ich verstehe. Okay. Frau Seidel, leiden Sie an chronischer Erkrankung? Ich habe seit Jahren Migräne, Herr Doktor. Seit Jahren Migräne. Nehmen Sie dagegen Medikament ein? Ja, Herr Doktor, ich nehme dagegen Dolotriptan. Dolutriptan. Ja. Dolutriptan. Wie viel Milligramm? Kennen Ich habe keine Ahnung. Sie? Ja. Okay, kein Problem. Okay. Würden Sie schon mal operiert, Frau Seidel? Ja, bei der ersten Geburt hatte ich eine Saugglocke. Sehr Bei cool. der zweiten einen Kaiserschnitt. Wann? Sehr cool. Kaiserschnitt. Wie bitte? Wann? Kaiserschnitt. Ja, erste Geburt war vor 20 Jahren. Ja, vor 20 Jahren und so weiter war. Ich muss ein bisschen überlegen, aber ja, 17 Jahren. Okay. Okay. Frau Seidel, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Haben Sie schon Ibuprofen und Dolotriptan gesagt? Gibt es noch etwas Ich von nehme nicht Ibuprofen, Herr Doktor. Entschuldigung, seit gestern Diclofenac. Ja, ich habe Diclofenac eingenommen. Diclofenac, Und ja. ja, wie gesagt, nehme ich gegen Migräne Dolotriptan. Außer dieser Medikamente nehme ich keinem. Und ja, ich habe mich daran erinnert. Ich nehme auch Calcium-Sandoz, Herr Doktor, bei Bedarf. Wieso? Meine Cousine hat mir das empfohlen, weil ich Menopause bin. Ja, Hat sie mir das empfohlen gegen Knochenschwindel. sind Sie schon in Wechsel, ja? Seit wann? Ja, seit 5 Jahren. 5 Jahre. Frau Seidel, brauchen Sie? Herr Doktor, ich würde gerne wissen, ob es richtig ist, dieses Medikament einzunehmen. Welches meinen Sie? Wie bitte? Kalzium? Ja, Welches? ich nehme Calcium-Sandoz. Ja, Kalzium. Ja. Ja, meine Cousine hat mir das empfohlen, weil ich in Menopause bin. Ja. Soll ich weitermachen? Kann ich nicht genau sagen. Wir sollen erstmal unsere Gespräch durchführen und dann ein paar Untersuchungen machen und dann können wir wieder sprechen. Aber ohne ärztliche Rat, ich würde Ihnen kein Medikament empfehlen. Sogar Calcium-Sandoz. Egal. Was brauchen Sie? Ja, Sie brauchen eine ärztliche Rat oder Behandlung. Okay, danke, Herr Doktor. Okay. Danke. Ich empfehle Ihnen. Brauchen Sie, Frau Seidel? Entschuldigung, nur ganz selten, Herr Doktor, rauche Ganz ich selten. vielleicht eine Zigarette alle paar Wochen, wenn ich Alkohol trinke. Eine Zigarette eine Woche. Ja. Und Alkohol, wie viel trinken Sie? Am Wochenende meistens 2 Gläser Wein. 2 Gläser am Wochenende. Bitte nehmen Sie diese Frage persönlich, das Ganze eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Haben Sie schon einmal Warum probiert? fragen Sie noch Drogen, Herr Doktor, nach Drogen? Ja, das ist unsere Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich, weil Drogen Nebenwirkungen mit bestimmten Medikamenten haben können. Deswegen fragen wir alle Patienten, nicht nur persönlich. Ich habe nie Dann, probiert oder konsumiert. Frau Seidel, haben Sie Allergien? Gegen Herr etwas. Doktor, Heuschnupfen im Ja, Frühling. Frühling. Heuschnupfen. Heuschnupfen, meinen Sie Pollenallergie im Frühling? Reagieren Sie mit Heuschnupfen? Okay. Frau Seidel, Gibt es in Ihrer Familie eine chronische Erkrankung oder zum Beispiel Zuckerkrankheit, Ja. Bluthochdruck oder Ja, doku, mein Vater, Krebs? ja. Ja. Beide haben manche Krankheiten. Ich erzähle davon. Herr Doktor, mein Vater hat Bluthochdruck. Vater hat wohl. Ja, und meine Mutter hat Alterzucker. Alter, so okay. Und vielleicht möchten Sie wissen, meine Schwester ist mit 52 Jahren an Lungenkrebs gestorben, Herr Doktor. Es tut Das mir macht mir ehrlich gesagt große Angst. Ich habe Angst, Herr Doktor, auch Krebs zu haben. ja, ich verstehe Sie, dass Sie Angst haben, aber bitte seien Sie, bleiben Sie ganz ruhig. Ich gehe nicht davon aus, bitte bleiben Sie ganz, ganz ruhig. Wovon gehen Sie nicht aus, oder? Sie haben gesagt, ich gehe nicht davon aus. Ja, Ihre Beschwerden, aus meiner Sicht, Ihre Beschwerden zu einem Krebskrankheit nicht passen. Brauchen Sie sich keine Sorge machen. Okay, Ja, danke. Danke. wir werden alle Möglichkeiten recherchieren und überprüfen. Nachdem unsere Gespräch, körperliche Untersuchung und weitere Diagnostik. Danke, Herr Machen Doktor. Sie keine Sorge. Ja, das hat mir unruhig, ja, beunruhigt, beruhigt, entschuldige. Was machen Sie beruflich, Frau Seiter? Ja, wie gesagt, bin ich Floristin, Herr Doktor. Floristin, Ja, ich bin beschäftigt mit, Ja, haben ja, schon gesagt, Floristin. es tut mir leid, ja. Sie haben noch Pollenallergie und Sie sind Floristin. Ja, Ja, klingt das ein bisschen komisch, oder? interessant, interessanterweise haben Sie bei der Arbeit allergische Situation erlebt, oder? Ja, gegen Allergie trage ich oft, besonders im Frühling, Maske, trage ich Maske. Ja, Maske, mit der Maske ein bisschen besser. Okay. Okay, sehr gut. Sind Sie verheiratet, Frau Seidel? Nein, Herr Doktor, ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Söhne. Wohnen Sie mit Ihrer Familie? Nein, Herr Ja. Doktor, allein. Ich lebe allein. Allein. Okay, Frau Seidel, ich bedanke mich Ihrer Offenheit Ihnen und ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Herr Doktor, soll ich hier bleiben? Da, was würden Sie für mich machen? Was ist Ihr Plan? Nachdem dieses Gespräch, ich werde Ihren erstmal körperliche Untersuchung durchgeführt. Ich werde Ihnen und dann Blut für die Labor abnehmen und weitere Diagnostik. Ich möchte einen Röntgen, Lendenröntgen, zwei Ebene angemeldet. Ist es schädlich für meine Gesundheit? Ja, natürlich, Röntgen ist eine Strahlen diagnostische, wie soll ich sagen, ja, Röntgen ist nicht schmerzfreie Methoden, Auch, aber warum? Auch nicht schmerzfrei. Enteresan. Ja, schmerzfrei, Ich habe aber gedacht, dass Röntgen Aufnahme ist, Aufnahme schmerzfrei ist. ja, natürlich schmerzfrei, aber gibt es weniger Strahlen. Okay. Danke, Doktor. Ich habe keine weitere Alternativen, deswegen muss ich hier bleiben. Ja, okay, sollen Sie hier bleiben und dann nach der unsere Gespräch und Untersuchung können wir wieder besprechen. Das war's, Frau Oberste. Okay, bitteschön. Vielen Dank. Röntgen açıklayamadım. Özgürlük ya, ya hallo. Hallo, ich bin Ya. Frau Bühne aus dem Labor. Ja. Frau Schäfer, Şeffa. ja, Frau Schäfer, Natriumwerte 168 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte diese Werte Ihrer Oberärztin weiterleiten? Ja, okay, wenn ich richtig verstanden habe, 168. Ja, richtig. Okay, danke. Danke für die Gerne doch. Information. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich habe heute eine neue Patientin, aber bevor ich möchte Ihnen ein wichtiges mitteilen. Gerade habe ich einen Anruf aus dem Labor bekommen. Frau Schäfer, Natriumwerte ist 168 Millimol pro Liter. Ja, es ist deutlich erhöht und entspricht eine Hypernatremie. Was ist normal Bereich für Natriumwert? Normale Bereich von den Natriumwerte 135, zwischen 135 und 145. Normale Werte, diese Werte 168 deutlich erhöht. Okay. Wissen Sie, welche Ursache gibt es für Hypernatremie? Erste Stelle steht Flüssigkeitsmangel und Diabetes insipidus, osmotische Diures. Unzureichende Flüssigkeitszufuhr und vermehrte Kochsalzlösung oder Kochsalz. ja, Kochsalz und Symptome kann ich weiter Ja, hier? natürlich. Ja. Symptome, Durst, Müdigkeit, Verwirrtheit, Muskelschwäche, Krampfanfälle und Bewusstseinsstörung bis Koma. Wie? Wie können Sie die Hypernatremie behandeln? Die Hypernatremie-Behandlung ist langsam Flüssigkeitssubstitution. Aber das muss sehr, sehr langsam sein, wegen einer Hirnödem. Erste halbe Mangel muss mindestens 48 Stunden reduzieren. Ich habe nicht verstanden. Können Sie wiederholen? Ja, Natriumwert ist erhöht und normale Wert ist 100, Nein, ich meine nur Behandlung. Ja, nur behandelt. Okay. Letzte Sonst Sätze habe ich nicht gut verstanden. kann ich nachher wieder erklären. Die Behandlung ist langsam, flüssiger zuvor, sehr, sehr langsam. Und Behandlung der Hauptursache und Maschine Kontrolle des Natriumspiegels. Okay. Peki. Wie viel sollen Sie die Natriumwert reduzieren? Erste 48 Stunde nur halbe Prozent. Ich meinte, normale Wert ist 145. Bei unserem Patient Natriumwert ist 168. Erhöhter Wert ist 23 Millimol pro Liter. Halbe Werte, also 11,5 Millimol pro Liter muss erste 48 Stunden reduzieren. Und dann Ich habe erst einmal diese Rechnung gehört. Normalerweise sagen wir, wir sollen in 24 Stunden 8 bis 10 Millimol pro Ja. Liter den 48. Natriumwert reduzieren. Ja, so. Sie haben auch. Ja, vielleicht das ist auch richtig, aber ich weiß es nicht. Ya hocam ben eşimin şu notlarını çıkarmıştım. Orada Medisim'in hiponatremi notları var. Diyor ki ilk yarısını 48 saatte tamamlarsınız ama Evet, anladım senin bu söylediğin ikinci açıklamanda bizim ama de şeyimiz öyleydi. Normal klinik bilgimiz öyleydi. Ta önceden hatırladım. Bazen yaşıyoruz çünkü böyle akut böbrek yetmezliği sonrası poliüri falan o tarz şeyler yaşıyoruz. Tamam hocam. Siz nasıl dediniz hocam? yok yok, o doğruysa onu öyle söyle, ben Hocam bunu yok bunu bilmiyorum. söylemesi zor ya. Sizinkini söyleyeyim ama burada sizin notlarda yok. Viazolum den Natrium wert in 24 Stunden 8 bis 10 Millimol pro Liter reduzieren. Okay. Acht. İlk 24 saat içerisinde Lazım. 8 maksimum 10 Millimol pro Liter düşürmemiz gerekiyor. Tamam. Bazen bununla ilgili şöyle sorular da sorabiliyor. Ama yarın bu hastanın ameliyatı var. Ne olacak şimdi? Ameliyat olacak mı bu hasta? Gibi soruluyor. Ama mesela 168, normal değeri 145, değil mi? 23 fazla. Yani bu hastanın değerinin düşmesi için en az 2-3 güne ihtiyacımız var. Bir anda 23 düşüremeyiz, değil mi? Orada da mesela işte bu hesaplamayı kendi kafamızdan yapıp ya natürlich es hängt von es hängt davon ab, welche Operation notwendig ist. Hangi operasyonun gerekli olduğu önemli burada. Hani operasyonun olup olmayacağına karar vermek için, sonuçta acil hayati tehlike söz konusu olan bir operasyonsa illaki yapılabilir. Ama normalde elektif bir operasyonsa operasyona izin verilmiyor, natriyum vert böyleyse şeklinde yanıt verilmek gerekiyor. Wir brauchen mindestens 2-3 Tagen die Natriumwert zu regulieren demek gerekiyor. Yani böyle cevap vermek gerekiyor. Birkaç tane böyle soru sorulmuş. Trombosit verte içinde böyle sorulmuş. Mesela bir trombosit ansalın operasyon için en düşük 50 bin işte 50.000 mikrolit olması gerekiyor. O Ama da acil operasyon için hocam. işte acil operasyon için mesela bunu sormuşlar işte. Bu hastanın operasyonu var, ne yapmamız lazım? Yani 50.000 mikrolita mesela, trombosit var, acil operasyon var, ne yapmamız lazım? Hemen işte trombosit ünitesi vermemiz lazım. Zaten bir saat içerisinde yükseltiyormuş. Sonra işte en az 50 bin olup operasyonu öyle almamız lazım gibi bir şeyler. Böyle yanıt vermek gerekiyormuş. Hocam burada trombositi 3 aya buluruz. Artık o kısımları bilemiyorum. informasyon, bilgi kısmını, kendisi kısmına böyle cevap bekliyorlarmış. Evet. Okay. Was haben Sie noch heute für uns? Ja, es geht um Bettina Seidel, 55 Jahre Patientin, geboren am 1.4.1970, 1,65 Meter groß und 64,3 Kilo wiegt. Frau Seidel stellt sich heute bei uns wegen seit gestern bestehenden Schmerzen im unteren Lendenbereich vor. Laut Angaben der Patienten sind die Schmerzen plötzlich nach einer Hebung eines schweren Kübels aufgetreten. Sie berichtete Schmerzen ins linken Bein ausstrahlen. Die Schmerzintensität liegt bei 7 von 10 aus einer Schmerzskala. Und nach der Einnahme von Diclofenac sie berichtet, Schmerzintensität liegt bei 4 von 10 auf einer Schmerzskala. Die Schmerzen stehend, brennend und sind. Die Schmerzen. Ekrem abi, fiilleri unutma olur mu? Mesela Hocam, çıkarsın zint. evet, orada unuttum. Başka bir şey koyacaktım, gelmedi hocam. Dişmersin zint. Orada arı karakteri demek istedim. Bu defa tekile düştüm. Dişmers, deaşmers oldu. Bütün eklerim değişti. Yapamadım. O yüzden formattan şaşmamak lazım. Dişmersin diyecektim. Dişmersin karakter olmuyor. Deaşmers karakter demem gerekiyor. Bütün eklerim değişiyor. Her şeyim o yüzden Bir düşmemek şey lazım. belirleme, böyle söyle, Evet. evet. Hiç kalıptan şaşmamak lazım. Dişmersin zint ştehend, brennend zint. Dişmersin verschimmert sich beim Aufstehen und Sitzen und nach vorne beugen, während sie sich beim Liegen oder bei der Beinhochlagerung und nach Einnahme von Diclofenac bessern. Nach der Einnahme von Diclofenac klagt sie über eine Übelkeit ohne Erbrechen. Ähnliche Beschwerden hatte sie seit einem Jahr. Die Fragen nach Parästhesie wurde verneint. Sie beschreibt noch beim linken Beine ein Kribbeln. Vegetativ anamnestisch ergab sich lediglich Kaltschweiß. Sie befindet sich seit 5 Jahren im Wechseljahre Menopause. Bei der Vorerkrankung Anamnese erwähnte sie Migräne. Bei der Voroperation ergab sich eine sexuelle Cäsare vor 30 Jahren. Bei der Medikamentanamnese ergab sich die Einnahme Diclofenac und Dolotriptan bei Bedarf und Calcium Sandoz bei Bedarf gegen Osteoporose. Bei der Noxon-Anamnese erwähnte sie lediglich eine Zigarette pro ein oder zwei Woche und Alkoholkonsum wurde zwei Gläser Wein am Wochenende bejaht. Drogenkonsum wurde verneint. Und bei der Allergieanamnese erwähnt sie eine Pollenallergie. Sie reagiert auf Heuschnupfen. Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie beim Vater und Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter und ein Lungenkrebs bei der Schwester. Die Schwester daran gestorben. Sozialanamnestisch ist sie Floristin von Beruf, geschieden, wohnt allein. Sie hat zwei Söhne. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Lumbalgie. Wofür spricht Lumbalgie? Lumbalgie, die Schmerzen strahlen linken Beine aus und dass die Schmerzen treten die nach einem Hebungs eine schwere Kiste auf und seit einem Jahr ähnliche Beschwerden gehabt. Ja, deswegen meine Verdachtsdiagnose ist Lumbalgie. Hat sie einen Risikofaktor? Ja, natürlich, sie hatte eine schwere Arbeit. Sie hat Was ist Beruf? Floristin. Sie ist ein Floristin vom Beruf. Ja, natürlich, diese Schmerzen hat nach der eine schwere Kiste Aufhebung aufgetreten. Deswegen dachte ich so, Okay. diese Verdachtsdiagnose, Lumbalgie. Was kommen als Differentialdiagnostisch in Frage? Muskelverspannung und Spinalkanalstenose. Differentialdiagnostik Muskelverspannung und Spinalkanalstenose in Betracht. Weitere Untersuchungen. Ich würde gerne eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung sehr wichtig ist eine neurologische Untersuchung, Lossexation und Was ist Lasix-Zeichen? Lossexation, Wie wird durchgeführt? Lossexation, Patienten flachlegen und dann betroffene Beine langsam aufheben werden. Und dann werden die zwischen 30 und 80 Grad ein Schmerz auftreten. Die Lasik-Test ist positiv beurteilt. Wo treten die Schmerzen auf? Hinter dem Lenden Rücken bis Fuß, Rücken, ja. ja, Rücken bis Fuß. Okay. Vorab, Lasik-Zeichen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Sie haben gesagt, schon. Neurologische Untersuchung Ja, bei sehen. der Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Lähmungen. Was ist Fachbegriff? Kribbelsgefühl, Taubheitsgefühl, Ja, Lähmungen. parestezi und Paralysen. Welche ist Parästhesie? Welche ist Ja, Paralysie? kribben ist Parästhesie und Taubheitgefühl Taubheitgefühl ist Parästhesie und Lähmungen ist Paresie. Ja, halbheiß gefühlt. Taubheitsgefühl ja Parästhesie. Hypostase. Ja, Hypostase. Ja, Hypostase. Taubheitgefühl, Hypostase, Ja, Lähmungen, Paralyse oder Paralyse. Paralysen. Ja, ich habe Was immer gemischen zwischen Kribbelsgefühl und Taubheitsgefühl. Taubheitsgefühl bedeutet weniger Gefühl, deswegen Hypostasie. Hypo ist es, ja. Ja, aber Kribbelsgefühl, gibt es eine Gef bei Kribbelsgefühl gibt es eine Gefühl, aber wie Ameisen laufen. Deswegen Parästhesie. Kribbelgefühl wie Parästhesie und Taubheitgefühl wie Hypoästhesie und Lähmungen Paralysie. Ja. Paresi oder Parästhesie. Paralysie. Okay. Hayır. Ondan nach der körperlichen Untersuchung ich würde gerne vital Parameter gemessen. Messen und Blut für Labor bestimmt lassen bei der Blutbild bei der Laboruntersuchung Blutbild Leber- und Nierenwerte und CAP und Gerinnungsparameter. Soll ich ja sagen, zum Beispiel Gerinnungsparameter bei in meinem Verdacht und differenziell diagnostisch haben keine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Wenn ich Normalerweise. hier genug Parametre sagen, nehme ich ein paar Fragen oder was denken Sie? Nein, da, wenn du nicht als differenziell Diagnos periphere arterielle Verschlusskrankheit nicht denken, kannst du einfach diese Fragen vermeiden. Aber du kannst auch natürlich fragen. Das ist nicht falsch. Okay. Aber Gerinnungsparameter wird meistens in Notaufnahme bestimmt lassen. Ja, eine Du Routine kannst ja einfach bahsediyorum. Blutbild, Enzündünk parametre, C-reaktif protein, Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolitwerte, Gerinnungsparameter einfach für alle Fälle sagen, dann bestimmte Laborwerte kannst du hinzufügen. Und Nierenwerte, Entzündungswerte und Vitamin D3 Profil. Und dann ich würde gerne einen Röntgen, lumbale Röntgen, zwei Ebenen angemeldet. Gegebenenfalls ein MRT. Und für die Beine Gefäße überprüfen, ein Duplex-Sono empfehle ich. Warum? Pauk, Warum arterielle Krankheit. Sie haben als differenzialdiagnostisch PAVK nicht genannt? Ja, Sagen habe Sie ich. nicht. Okay. Okay, ohne Duplex, sondern ein MRT, gegebenenfalls eine orthopädische Konsil, meine Prozedere. Und bei der Therapie, ich schlage der Patient eine ambulant, ich nehme auf die Patienten ambulant aufnehmen. Und bei der symptomatischen Therapie Ich ich werde die Patienten ambulant behandeln. ambulant behandelt, ja. Und bei der symptomatischen Behandlung ich empfehle eine Analgesik und einen Muskelrelaxant. Und bei der kurativ Behandlung gegebenenfalls eine Diskektomie oder Nukleotomie. Chirurgische Tamam. Kontrolle. Eğer varsa hocam. Sie haben Diskus Prolapsus Ha. als differential diagnostisch genannt. Haben Sie? Ja, spinal kanal stenose ya. Die hat Spinal kanal stenose. auf eine chirurgische Indikation. Aber ja, natürlich, das ist nicht eine Diskektomie oder Nukleotomie. Ja. Jede Satz sollen verbinden, miteinander verbinden. Ja, welche Differentialdiagnose habe ich genannt? Welche Verdachtdiagnose habe ich genannt? Zuerst denke ich daran, danach äußere ich meine Laborwerte, meine Apparativmethode und meine Behandlung. Ja. Dann, wenn ich nicht so gemacht habe, kann ich viele, viele Fragen bekommen. Ja, ich Warum verstehe. machen Sie? Allem passieren. Ja, Verdacht oder Differenz, diagnostische. Deswegen auf jeden Fall ich nehme ich würde gerne diese Patienten ambulanz behandelt und ich empfehle für diese Patienten ambulant Therapie asymptomatisch. Ich schlage der Patient Analgesik und Muskelrelaxant Behandlung vor. Okay. Und noch ich empfehle diese Patient eine physikalische Rehabilitationsprogramm. Das reicht. Das war's. Wo Hocam. nötig kann eine Operation erforderlich sein? Zum Beispiel Spinal Kanal Stenose. Ja. Aber Onu nasıl ifade edebiliriz hocam? Mesela olur da işte bir şey çıkarsa. Onu demeye gerek var mı? Şöyle şöyle olursa. normalde demene hiç gerek yok ama illa ifade etmek istiyorsan yani şöyle diyebilirsin. Wenn die Patienten asymptomatische Behandlung und wenn die symptomatische Behandlung und Physiotherapie nicht hilfreich sind, wenn die Patientin nörologische auffällige Befunde hat, dann kann eine Operation erforderlich sein. Böyle Tamamdır. diyebilirsin. Yani nörolojik befundesi varsa, diğer tedavilerden yarar görmüyorsa, işte wenn die Beschwerden immer schlimmer geworden sind, sürekli kötü oluyorsa, o zaman Ya. operasyon gerekli olabilir. Hani böyle temellendirebilirsin operasyonu söylemek için. Tamam. O mesela bunda hocam hiçbir şeyde dokümanda şey yok mesela nöroşirurgişe konzil yok mesela. Burada çünkü ortopedi bakıyor galiba bu Burada olay. ortopedi bakıyor. Enteresan hocam ya. Ya nasıl olmaz ya? Nöroşirurji, rehabilitasyon, şirurgi. Garip Yok vardır bir illa ki. var. Yani bilmiyorum yani bir şey söylemem de yalan olur Yok, şimdi. Ben hep enteresan ortopedi hocam. bakıyor gibi düşündüm burada. Evet. Öyle ya hocam. Evet. Şimdi İpek abla başlamadan önce benim size birkaç önerim var. Şimdi tekrar söyleyeceğim bunu ama bu çok önemli. Çünkü bu bir konuşma sınavı Ekrem abi. Lütfen cümlelerinizi yarım bırakmayın hastaya sorarken. Evet. Siz enlihe 5 verdin diyorsunuz, bırakıyorsunuz. Haben Sie früh, hatten Sie Tamam, früh, enlihe 5 verdin, cümle kuruyorum bak. anladım. Açın. Tek formadan yok. Birkaç tane böyle oldu. Hani bir tane olabilir. Öncesinde bir şey söylemişsindir. Hemen devamına mesela şey de söyledim. Ama anlayamadı mesela orada. Van demeni de anlayamadı. Şeyi sordu. İşte Kaiser Schnitt'i söyledi, Zavukluluk'u söyledi. Siz Van dediniz mesela, anlamadı. Ya. Van Var'ın Van de Kaiser Schnitt, o da Van Var'da Zavukluk'un gibi. Van würde bei Ihnen Kaiserschnitt durchgeführt gibi bir Ya şey da ha, söylemem öyle lazım. söyleyebilirsin. Ya. Yani normalde orada Van da denilebilir. Çünkü hemen o söyledi, siz de Van dediniz. Anlaşılır mı? Mesela hasta anlamadı orada. De, bir Tamam. de tam cümle kurmamız lazım. Yani bunlar bizim önceden bilebileceğimiz şeyler. Bunlarda eksiğimizin olması hoş değil. Başka şeylere bırakalım eksik kalmayı. Anladınız. Tamamdır. Öyle. Mesela ilaçla ilgili hastada diklofenakla ilgili işte öneri verdiniz. Artliherat olmadan gayet güzeldi. Kullanmayın, işte yan etkileri olabilir, tehlikeli olabilir diye. Ama ilacın dozunu sormamıştınız da. İlacın dozunu sormadan onu yapmayın. Sonrasında ilacın dozunu sordunuz. Mesela diklofenak 25 miligrama kadar reçetesiz de alınabiliyor. Evet, 50 evet. miligram ve üzeri reçeteyle alınıyor mesela. Orada hasta sana diyebilir. Bazı vakalarda olmuş bu mesela. Peki ben bunu eczaneden aldım, yani reçetesiz satılıyor bu. Çok Reçetesiz rahat. satıldığına göre sorun olmaz gibi bir şey diyebilir yani. Bu konuda hiç şeyimiz yok hocam bizim. Hani öyle bazı ilaç işte reçetesiz reçeteli böyle bir farkındalığımız olmadığı için yani bu önemli bir hatırlatma. Teşekkür ederim. Yok, reçetesiz olsa da aslında almamaları lazım. Çünkü o zaman da çok sık kullanıyorlar. Başka bir sürü sorun oluyor aslında. Ama Evet. burada amacımız sadece doğru olandan ziyade hastadan bizi zorlayacak bir şey almamak adına diyorum. Yok Yani ama işte hocam dozunu soruyorsun. İşte 75 miligram A. İşte. yani buradan gol yeriz ama gol yeriz çıkaramayız Önce her zaman ilaç dozunu sorun. Ondan sonra hani o önerinizi verebilirsiniz. Sonra bir soru hasta tarafından anlaşılmadığı zaman, neyse önemli değil deyip başka bir şeye geçmeyin. O zaman şey gibi olur. Sorusu önemli değildi. Önemsiz şeyleri de soruyor gibi olur. Şimdi bu hangi sorudaydı? Bir şey de öyle oldu. Hasta anlayamadı. Anlaşamayınca geçtik hocam. Evet. Neredeydi? Hemen. Öyle de geçmeyin. Sanki bu osteoporoz hakkında böyle konuşurken miydi? Evet, kalsiyum sandozu dedik. Orada bir şey oldu. Şey bekledin. Reaksiyon bekledin. Sonra diğer şeye geçtiniz herhalde. Ha. Şimdi evet, tam oradaki bağlamı şu an hatırlayamadım. Buraya da hatırlarım diye sadece bu kısmını not almışım ama şu an hatırlayamadım. Ama mesela bir soruyu hastaya sordum, hasta anlamadı, bir şey söyledi. O zaman onu değiştirerek sormam lazım. Evet. Bilal'e anlatır gibi. Ekrem abi kızdırayım Yok anlatabilsem anlatacağım da. Ekrem'e. Yok, Bilal Ben Bilal'e anlatamayız. neler anlatacağım da. Anlatamıyorum şu Benim an. kaldığım notlardı. Ama genel olarak hani anamnezdeki yapınız çok çok iyi artık. Yani sorgularken işte önce ağrıyı sorguluyorsunuz. Ağrı sırasında hasta önemli bazı bilgiler verirse onun bilgisini illaki araştırıyorsunuz. İşte ondan sonra bu hasta için önemli olabilecek işte nörolojik semptomları sorguluyor oldunuz. Bu anlamda bu yapı gayet güzeldi. Bir de size şunu söyleyeceğim. Siz hastanın verdiği bilgileri not alırken bir yapı kullanıyor musunuz? Elinizde bir kağıt oluyor mu? Bölüyor musunuz böyle? Hocam onu hiç kullanmıyordum. İşte sağ olsun şeyle konu yani ben onu kullanmıyordum ama son 2-3 anamnezdir kullanıyorum evet. Yani bayağı da şey oldu fark etti bende. Kullanmıyordum o şeyi şablonu. Şablonu kullanmak sizin için çok önemli. Çünkü Evet. siz hastanın önceden söylediği bazı şeyleri tekrar ona soruyorsunuz ya. Bu şablon onun önüne geçebilir. Nasıl? Mesela İşte kağıdı böldünüz 8 parçaya. Hasta size daha en başta ben floristim dedi. O zaman hemen onun dediği floristini şey sosyal anamnez kısmına yazın. Oraya geldiğinizde "Aa, bu zaten bana floristin demişti." deyip tekrar sormazsınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya da mesela bu hasta operasyon kısmını sorduğunuzda Bir Glocken doğumum var diyor. Bir Kaiserschnitt doğumum var diyor. Bu kadın iki kere doğum yapmış. İki çocuğu var zaten. O zaman son kısımda ben zaten iki çocuk diye buraya yazarsam Haben Sie Kinder diye sormam. Wie viel Kinder haben Sie diye sorarım, değil mi? Çünkü önceden bana zaten iki doğum yaptığını söylemiş bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yok, Mesela gayet güzel. ilaçlarla ilgili işte diklofenak aldım diyor. Buna da en başta söylüyor. Hemen o ilacı ben medikament kısmına yazarsam oraya geldiğimde derim ki bunu zaten böyle yaptınız. Außer diklofenak haben Sie noch andere Medikament? Eingenommen oder nehmen Sie noch andere Medikament ein? Gibi hani sorabilirsiniz. O yapı sizin tekrar tekrar sormanızın önüne geçer. Hasta söylediği an uygun bilgiyi uygun sütuna yazarsanız. Evet hocam, kesinlikle. Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. İpek Ben abla. teşekkür ediyorum hocam. Bugün sen ne ediyorsun İpek abla? Hello. Hello. Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Haben Sie kurze Zeit? Ich würde gerne vorstellen. Ja, natürlich, bitte schön. Es geht um Frau Bettina Seitel. Sie ist 55 Jahre alt, geboren am 11.04.1970. Sie ist 1,64 Meter groß und wiegt 60,3 Kilo. Sie stellte bei uns wegen seit gestern unteren Rückenschmerzen. Die Schmerzen strahlt Gelen rücken schmerzen davor. Die Schmerzen strahlen ins linken Bein, Bein aus. Die sind Schmerzencharaktere sind stechend, brennend und sowie persistierende und progredierende Progredient. Die Schmerzen sind ganz plötzlich aufgetreten. Nach der Hebung eines schweren Kübels gegen diese Schmerzen hat die Patientin Diclofenac 75 Milligramm eingenommen, aber das war weniger hilfreich für die Schmerzen. Und die Schmerzen verschlimmern sich beim Sitzen, Stehen und sich vorne beugen, während bessert bei der Beinhochlagerung und vegetativ Anamnese. Die Schmerzintensität liegt bei 7 von 10, aber nachdem Diclofenac-Einnahme war es 4 von 10 und noch. Wonach sagen Sie? Und nach der Einnahme, oder? Ja, vielleicht meine Frage sind falsch. 7 von 10 auf der NRS, auf der Auf der Schmerzskala. NRS. Ja, Sie haben recht, Entschuldigung. Vegetativ Anamnese ergab sich in linken Beinparästhesie und Kaltschweiß seit langeren Jahren. Und nach der Einnahme von Diclofenac Übelkeit. Als gynäkologische Anamnese hat der Patient, die Patient, ein Vakuumextraktion im ersten Geburt und sie ist seit 5 Jahren in Menopause. Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte die Patientin Migräne. Dagegen nimmt sie Dolatriptan bei Bedarf. Als Voroperationen berichtete sie Sektio-Cäsaria vor. Nimmt sie noch andere Medikamente? Außer Ja, Dolatriptan. ja. Bei Bedarf leider bei Bedarf nimmt sie leider ihre Cousinen Empfehlung Casium Sandoz und heute Diclofenac ein. Als Voroperationen berichtet sie Sektio Caesarea vor 17 Jahren. Vielleicht die Datum. Die Allergieanamnese ist unauffällig bis Heuschnupfen im Frühling und bei der Noxenanamnese raucht sie eine Zigarette pro Woche und Alkoholkonsum ist zwei Gläser Wein am Wochenende. Trunkenkonsum würden verneint. Als Sozialanamnese ergab sie als beruflich sie ist Floristin und sie ist geschieden und hat sie zwei Söhne, aber sie wohnt allein. Familienanamnese die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie beim Vater und Diabetes mellitus bei der Mutter. Leider bei der Schwester ist an Lungenkrebs verstorben. Ja, ich habe ihre Symptome passen gut zu Lumbalgie. Lumbalgie mit Ausstrahlung ins linken Bein und das Auftreten nach der Erhebung eines schweren Kübels und ohne Paresie. Ja, nein, sie hat Paresie. Ja, Nein. Entschuldigung. Sie hat Parästhesie. Aha, Evet. ja. Ohne Paresie, ohne Parästhesie und ohne Urin oder Stuhl Inkontinenz. Bei dieser Falle hat sie Parästhesie, aber ohne Parästhesie und ohne Parästhesie. Ah, okay. Urin. Ja. Ja, Entschuldigung, sie berichtet, sie hat über Parästhesie berichtet, ja, in vegetativer Anamnese, ja, sie haben nicht. Um die Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich zuerst körperliche Untersuchung vornehmen und Vitalparameter überwachen, das Lasik-Zeichen überprüfen und etwas Blut abnehmen. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich darauf achten, ob motorische oder sensibel Störungen vorhanden, sowie auf die Reflexe den Puls, Verfärbung der Haut und kalte Haut. Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte und Vitamin D-Profil, D3-Profil, auch Vitamin B12 bestimmen lassen. Anschließend werde ich eine Röntgenaufnahme des lumbalen Bereichs in zwei Ebenen und gegebenenfalls ein MRT durchführen. Entschuldigung, ich habe. Entschuldigung, Entschuldigung, Frau Doktor. Welche differenzielle Diagnose Ja, haben Sie ja. genannt? Ich habe die Differentialdiagnose kommen Muskelverspannung und Spinalkanalstenose in Betracht. Deswegen gegebenenfalls würde ich gerne MRT vorschlagen und werde ich auch ein orthopädisches Konsil anfordern. Sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich gerne die Patienten ambulant behandeln. Würde ich auch eine symptomatische Behandlung, zum Beispiel Analgetikum, Muskelrelaxantin oder gegebenenfalls eine Cortisol-Spritzen durchführen oder verschreiben. Ich würde gerne auch Physiotherapie, vielleicht Gymnastik oder Warmtherapie empfehlen. Ja. Okay. Vielen Dank. Du hast sehr gut gemacht. Danke sehr. Super. Versuche ich. Şimdi bu vakanın sorularıyla ilgili. Şimdi bu vaka da ağrıyla geliyor zaten. Ağrıyla gelen vakalarda her zaman olduğu gibi ağrının yeri, zamanı, wo haben Sie diese Schmerzen, seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ist der Schmerzen, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel, vielleicht haben Sie sich verletzt oder haben Sie eine falsche Bewegung gemacht gibi birkaç tane örnek veriyorsunuz. Ondan sonra sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen Sie wieder weg? Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 vorbei? Ein starke Schmerzen, sehen Sie, starke Schmerzen entspricht. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Hani bunu söyledim. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Zum Beispiel Bewegung. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Zum Beispiel eine Medikamenteinnahme gibi soruyorum. Bir tane örnek veriyorum devamına. Burada medikamenti söylüyor mesela. O zaman hani wie viel Milligramm haben Sie Diclofenac eingenommen? Bunu soruyoruz. Ondan sonra wer hat Ihnen das Medikament empfohlen? İşte onu soruyoruz gibi. Ondan sonra ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher Symptome? İşte bir yıldır var diyor. O zaman deswegen waren Sie schon beim Hausarzt. İşte Hausarzt'a gittiniz mi? Ağrı ile ilgili bakın her şeyi sorguladım. Bu vakada ağrı ile ilgili her şeyi sorgulamak önemli çünkü ekstra çok fazla sorusu yok. Ondan sonra işte nöroloji ile ilgili sorular burada önemli. Ben şöyle soruyordum. İşte ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Taubheitsgefühl oder Kribbelsgefühl haben? Önce duysal soruları soruyordum. Ondan sonra haben Sie eine Lähmungserscheinungen bemerkt? Lähmungserscheinungen, Kraftverlust, Muskelschwäche. Yani bunlar benzer anlama geldiği için ben onların hepsini aynı sormuyordum. Lähmungserscheinungen diyordum ya da Kraftverlust. Yani hangisini tercih ederseniz öyle soruyordum. Sonra bir de ne ürün inkontinans işte stool inkontinans var mı diye. Tabii inkontinans demiyoruz hastaya. Ne olarak soruyoruz? Hatten sie unwillkürliche Urinverlust? O da stoolverlust. Unwillkürliche yani istemeden ürün kaybınız var mıydı? Ya da istemeden işte stool kaybınız var mıydı? Ya da haben sie? Yani var mı diye hani sorabilirsiniz. Bu sorular hani önemli. Bunları soruyordum. Tabii burada yani adam bel ağrım var diye geliyor ama sonra bacağıma doğru yayılan ağrı var diyor. Bir bacak ağrısı var. Bazı insanlar periferik arteriyel ferşulus kran kaytı hani ayırıcı tanı olarak tanımlıyorlar. Ben hiç tanımlamadım da. Ama tanımlanabiliyorsa belki periferlerin de aklına gelir bana sorarlar falan filan gibisinden. Kendim normalde anamnezde bu nasıl sorgulanır diye bazı sorular çıkarmıştım çalışırken. Eğer bunu ayırıcı tanı olarak tanımlamak istiyorsanız işte birkaç tane soru o anamnez kısmında sormanız hani iyi olur. Mesela ne? Haben Sie eine Hautveränderung Ihres Beines bemerkt? O da ist ihr Bein ein bisschen kalt gibi hani hani renk değişikliği var mı işte soğuk mu o da haben sie Schmerzen am Bein beim Laufen und die Schmerzen nach einer kurzen Pause wieder weggehen gibi hani böyle bir soru olabilir eğer onu ayrıca tanıda düşünüyorsanız ama bence hiç karıştırmaya gerek yok. Ondan sonra hani zaten vegetatif anamneze geçiyorsunuz. Vegetatif anamnezde her şey aynı. Fibaş, şütül, froz, naşvaş, kaşvaş, çiraz, aysburhe. Şimdi kaşvaşım yıllardır var diyor. Burada mesela Ekrem abi yıllardır var deyince işte bundan dolayı doktora gittiniz mi diye sordu. Bu güzel bir şey. O bir şey söyledi ve onunla ilgilendiğini gösterdi. Aa gitmedim diyor. Bak şey de buradaydı. O hasta anlamayınca geçtiğin yerde burasıydı. Şimdi hatırladım. Orada şey sormak istemiştin sen aslında. Gibt es eine bestimmte Ursache für Kaltschweiß diye sormak istedin ama sen orada şey dedin. Gibt es die Beschwerden diye sordun. Yani şikayetiniz var mı diye sordun. Hasta anlamadı. Aslında bestimmte Ursache var mı diye Evet sormak hocam, yani istedin diye düşündüm. araştırıldı mı? Hani Karlsweiss sonuçta böyle önemli bir bulgu ya. Evet. Yani acaba İşte sen orada orada beşverde dediğin için hasta anlamadı. Sen de beşverde dediğinin farkında olmadığın için bunu da anlamadıysa nasıl soracağım dedin galiba. Geçtin. Evet. Şavşı bile sadece beni uyuyor hocam. Hiç zor soru gelince hiç kendisi şey yapmıyor. Ama şey yani orada hani sadece doktora gittim mi gittim ya da gitmedim diyor. Bu bile yeterli yani. Yani o semptomu ile ilgilendiğini göstermek için çok da derinlemesine incelemeye gerek yok. Ondan sonra apatit, gewicht, işte Schlafstörungen, ondan sonra işte gastro Brustler Lungen, Leiden Sie unter Brustschmerzen, Engegefühl, Luftnot, Herzrasen, sonra gastrointestinal sistem. Zaten öbür kaydı önceden söylüyor anamnez sırasında diklofenaktan sonra oldu diye. Sormazsanız zaten burada sormuş oluyorsunuz. Erbrechen'ı soruyorsunuz. Önceden unwillkürliche işte ürin ferlust ya da stuhl ferlust diye sorduğunuz için burada yine haben sie andere beş verdim beim wasalasın o da stuhlgang diye sorabilirsiniz çünkü başlangıçta öyle sormadıysanız ama en başlangıçta da sorabilirdiniz haben sie probleme beim stuhlgang o da haben sie probleme beim wasalasın eğer bunu başlangıçta sorduysanız daha bu kısımda sormanıza gerek yok sonra bu hastada hani ayırıcı tanısı açısından işte menopozda olan bir hasta kalsiyum sandoz kullandım diyor. Burada kuzenim önerdi diyor. Başka işte bazılarında işte kadın doğumcum önerdi bana osteoporozdan korunmak için falan diyor. Hani böyle olduğunda bazı insanlar işte ayırıcı tanı olarak Landen-Wirbel fraktürü mesela yazmışlar. Böyle bir durumu olduğu için böyle bir risk faktörü olduğu için. Burada da ne önemli? Kalsiyum sandoz aldım diyor. İşte nehmen Sie Kalziumsandoz ein, wer hat Ihnen das empfohlen? Wissen Sie, warum dieses Medikament angenommen haben gibi? Hani sorulabilir, neden bu ilacı alıyorsunuz, kim önerdi size, ne zamandır alıyorsunuz gibi. sorulabilir. Ondan sonra zaten diğer sorular hani klasik işte sırayla yaptığımız şeyler, ekstra bir şey yok. Şimdi reaksiyonlar anlamında, şimdi bu hastadaki reaksiyonlar, yani bu hasta için spesifik hatırladığım reaksiyon bir işte kız kardeşi Lungenkrebs, ondan dolayı hani vefat ediyor. Bazı El Faruklar da şey diyordu, işte Lungenkrebs metastaz olmuş, kemik metastazı olmuş, onun da bel ağrısı varmış, işte bacak ağrısı varmış, o yüzden o da Krebs miyim diye endişe ediyormuş. Hani burada zaten hani Ekrem abi de güzel cevap verdi. Ja, ich verstehe Ihre Angst, aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie eine Krebs haben, weil Ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen. Mesela burada hasta açıklamasını istedi. O zaman da açıklayacağız. Ja, Ihre Beschwerden sind plötzlich nach einer Anhebung eines schweren Kübels aufgetreten. Das ist eine mesela bu bile sizin şikayetiniz böyle ortaya çıkmış. Ondan sonra işte Sie haben keine andere Beschwerden, zum Beispiel Gewichtsabnahme, Müdigkeit. Deswegen habe ich gedacht, dass Sie keine Krebs haben. Hani böyle diyebilirsiniz. Sizin semptomlarınız aniden ortaya çıkıyor oldu. Siz farklı şikayetlere sahip değilsiniz. İşte kilo kaybetmek gibi, müdikayet gibi. O yüzden Krebs olmadığınızı düşündüm. Sorarsa söyleyebilirsiniz. Ama bunu sormadığı sürece üst kısımdaki klasik şeyi söyleyebilirsiniz. Ich verstehe Ihre Angst, aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie einen Krebs haben, weil Ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen gibi. Sonra başka, yani aslında direkt hastanın sorduğu reaksiyonlar var mı diye hatırlamıyorum ama mesela o kalsiyum sandoz diyor ya, ona işte wer hat Ihnen das verschrieben demeniz de bir reaksiyon. Durumla ilgileniyorsunuz ve hani şeyi öğreniyorsunuz gibi. Başka hangi reaksiyonlar verdi Çetin Hocam? Siz hangilerini yaptınız? Hani ona göre hatırlamış olayım, söylemiş olayım. Hocam dediğiniz gibi bir şey vardı. İlaç, sandoz ve diklofenakla alakalı olaylar. Drogana neden sorduğunu, Warum fragen Sie nach Drogen dedim. Drogonla ilgili de çok özür diliyorum. Hemen siz söyleyin, ben yanıt vereyim ki hepsini birden hatırlayamam sonra. Drogonla ilgili de ben her zaman şunu diyordum. Yani bir sürü kere söyledim zaten de tekrar söyleyeyim hani yerleşebilmesi açısından. Weil Drogen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können. Deswegen frage ich. Bitti, bu Hocam, kadar. Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. İkisinden Nebenwirkungen, ya yani kendisinin yan etkileri olabilir, bir de Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, diğer medikamentlerle etkileşimi, yani diğer medikamentlerdeki değişimlere sebep olabilir. Hani işte onların dozunu arttırabilir ya da azaltabilir. O bazı yüzden. notlarda yanlış yazılmış da reaksiyonu ona dikkat edin. Nebenwirkungen mit anderen Medikament ediyor. Hani Wechselwirkungen olması lazım ya da Evet. Nebenwirkungen und Wechselwirkungen diye. Evet, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können. Sadece bunu da söyleyebilirsiniz. Yani hani yeterli Hocam hastaya bir söyle. daha tekrarlasana baştan. While dedin. Weil Drogen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können. Drogenla Tamam. ilgili bunu söylüyordum. Başka ne vardı Çetin Hocam? Bu kanser şeyi vardı. Kız Onu kardeşinin söyledik. Lungen Krebs olması, onu söylediniz. Başka da ne vardı? Drogunu Ha söyledik. şöyle, Kan. burada kendiliğinden reaksiyonlar var. Onlar güzel. Bunu da yaptı Ekrem abi. İşte Hoyt Schnupfen'im var diyor. Floristin'im var diyor. Mesela buna dikkat etmek önemli. Aa, das ist sehr interessant. Sie leiden an Hoyt Schnupfen, but trotzdem sind sie Floristin. Haben Sie Beschwerden bei der Arbeit? Gibi hani bir şey. Nasıl oluyor bu? Ya da können Sie Beschwerde frei bei der Arbeit arbeiten? Hani semptomunuz olmadan çalışabiliyor musunuz gibi. Ya da haben Sie ein paar Maßnahmen bei der Arbeit? zu Heuschnupfen vermeiden gibi. Bunu fark ettiğiniz, yani hastayı genel olarak her şeyini anladığınızı, bir arada düşünebildiğinizi göstermek için böyle bir şey söylemek önemli. Yani siz şikayetsiz çalışabiliyor musunuz? Ya da şikayetinizin olmaması için ne yapıyorsunuz? Was machen Sie bei der Arbeit um beschwerde zu vermeiden gibi sorulabilir. Bunları da yaptı Ekrem abi. Bir de hocam şey vardı, reaksiyon mu bilmiyorum da röntgende sanki bir angstını gösterdi. Röntgen Ha, çekildiği burada zaman. bu hastaya spesifik bir şey değil. Hastalar en sonunda bazı sorular sorabiliyorlar. İşte afkliniğe yapmak gerekiyor. Şimdi burada da aslında Ekrem abi strese girdiği zaman söylediği şeyi karıştırıyor. Ekrem abi şöyle dedi, açıklayamadım dedi ama açıklayamadı değil aslında. Maalesef röntgen enthalt strahlen diyeceğine röntgen ist schmerzhaft gibi bir şey dedi. O da röntgen ist nicht schmerzhaft schmerzfrei gibi bir şey dedi. Hasta da o yüzden angst yaptı. Aa, ben ama schmerzfrei olduğunu zannediyordum dedi. O öyle deyince Ekrem abi dediğinin farkında olmadığı için tabii ki schmerzfrei ama strahlung içeriyor gibi bir şey dedi. Yani burada şöyle söylemek Fırsat bu istedim. fırsat dedik. Özür Efendim? dilerim. Ekrem abi. Yok, fırsat bu fırsat. Bir daha Ekrem abiye şey yap. Yani öyle. Evet. Hani böyle durumlarda hasta işte röntgen nedir diye sorabilir, ultrason nedir diye sorabilir, CT nedir diye sorabilir. Yani bazı temel şeyleri bilmek lazım hastaya basitte açıklayabilmek için. Burada da hep şöyle söyleyebilirsiniz. Yani işte schmerzfrei, strahlungsfrei ya da aksi de olabilir. İlk başta ben şöyle söylüyordum mesela, işte onun ne işe yaradığını, ondan sonra işte strahlungsfrei, schmerzfrei ise onu söylüyordum. Ne kadar süreceğini söylüyordum. Sonra işte nasıl gerçekleştiğini anlatıyordum. Ama bunların hepsini söylemenize bile gerek yok. Nasıl gerçekleştiğini bazen söylemenize gerek olmayabilir. Ama genelde aklımda tutabilmek için böyle bir sıram vardı. Bu nedir? İşte schmerzfrei, strahlungsfrei mı? Ne kadar sürüyor? Nasıl gerçekleşiyor? Bu. Mesela röntgen için. Ja, röntgen ist eine Bilge. Ben de Verfahren, beurteilung. İşte bu hasta için neyi? Knochenlı değerlendirecek, değil mi? Ihres Knochens. Röntgen ist eine schmerzfrei Untersuchung, aber enthält weniger Strahlung. Aber machen Sie sich keine Sorge, das ist sehr wenig, deswegen ist das nicht gefährlich. Hani çünkü hastayı orada ondan kaygılanacağını biliyorum. Devamlı bunu ekliyordum. Ondan sonra işte nasıl gerçekleştiğini söylemek için de für die Untersuchung müssen Sie so erstmal haltige Gegenstände ablegen, danach stehen Sie zwischen Röntgenröhre und Röntgendetektor und die Untersuchung dauert dann Aufnahme werden, die Aufnahme werden gemacht. Das dauert ein paar Sekunden. Bu. Her şey için mesela ultraşall için ya die ultraşall ist eine schmerzfrei und strahlungsfrei Untersuchung. Es dauert ungefähr 10 oder 15 Minuten. Ein Gel wird auf Ihren Bauch oder nerenin ultraşallını yapacaksan oraya. Ein Gel wird auf eine Ihren Bauch aufgetragen. Danach können wir Ihre inneren Organen sehr gut beurteilen. Gibi. Yani ne olduğunu söylüyorum, ne kadar süre sürdüğünü söylüyorum, nasıl yapıldığını bir cümleyle. Hocam bunların şey olduğu bir yer var mı? Özür dilerim de böyle notlarımızda Yok, yazmadım böyle. beraber olduğu bir yer yok. Yani tamam. Kolaya şey yapacaktık ama. Yani Sümeyre şöyle, hocamın Daniş gibi bir grup. bizim bir Aufklärung notumuz vardı, 16 sayfalık. Açıkçası çok uzun ve çok ağır kelimeler var. Ben onları ezberlemeye çalışmıştım. Ama bunlar hani bana doktor sorduğunda ona yanıt verebileceğim düzeyde. Sonra ben hastalara söylerken kendim bunu nasıl kestirebilirim, kısaltabilirim deyip uyarlayıp söylüyordum. Yazdığım bir yer yok. Ama bu benimki, bu kendi kendime kısaltmalarım şeye çok benziyor. Düsseldorf falleri 149 sayfalık var ya, orada da her vakanın altına o vaka ile ilgili hastanın sorabileceği Aufklärungların kısa açıklamasını yazmış. Mesela EKG nedir, ultraşall nedir, o vakada eğer hastaya EKG yapacağım, ultraşall yapacağım diyorsa, röntgen nedir, CT nedir, MRT nedir, kısa kısa açıklamalar, onlara bakabilirsiniz. Birkaç cümlelik de oradaki açıklamalar. Benimki de onlara çok benziyor. Yani onları model almıştım. Hastaya söyleyeceğim zaman buna benzer söylerim diye. Öyle. Şimdi bu vakayla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Sonra hemen kapatayım. Çok uzadım. Şimdi ben Tyler Ains kısmında hastaya Aufklärung yaparken şunu diyordum. Normalde Muskelverspannung Verspannung bir tanı değil. O yüzden ben onu diferansiyel diyagnozda tanımlamıyorum. Tanımlamıyordum. Ama notlarda var. Tanımlayanlar olmuş. Ama ben onu orada tanımlamıyordum. Ben Tyler Ains kısmında hastaya Muskel Verspannung diyordum. İhab eden Verdacht auf eine Muskel Verspannung in ihrem Lendenbereich. Böyle diyordum. Halswirbelsäule de böyle söylüyordum. Muskel Verspannung in ihrem Hals. İhrem nakın diyordum. Yani Teil 1 kısmında hastayı açıklarken Muskel Verspannung diyordum. Sonra Teil 2 ve Teil 3'te benim Verdacht diagnozum lumbalgi. Aslında lumbalgi bu hastaya bence uymuyor. Çünkü lumbalginin şey tanımı sadece o bel bölgesindeki ağrı. Ben öyle okudum yani. Tabii bu işin uzmanı değilim. Bilenler doğrusunu açıklayabilir. Lumbalgi bel bölgesindeki ağrı demek. Normalde bacağı yayılan ağrı olduğunda ona lumbalgi denilmiyor galiba. İsiyalgi gibi bir şey deniliyor. Bu hastanın da bacağı yayılan ağrısı var. Ama komisyon bunu lumbalgi olarak duymak istiyormuş yani. Lumbalgi demeyince başka bir sürü şey konuşturup sorup niye lumbalgi demediğine getiriyormuş. Önceki tecrübeler, erfarunklar böyle olduğu için biz lumbalgi diyoruz. Buna dair de birkaç soru vardı galiba burada. O yüzden ben de tarih 2 kısmında yazarken de Ferdah diagnozumu lumbalgi yazıyordum. Tay 3'te de hani söyleyecek olsam lumbalgi olarak söylemeyi planlıyordum. Diferansiyel diagnoz olarak da diskus prolapsus afiyet infarkt söylüyordum yani. Diskus prolapsus benim kesinlikle diferansiyel diagnozum. Spinal kanal stenozu olabilir. İkincisi ben iki tane söylüyordum. Ya da eğer hani kalsiyum sandoz üzerinde çok durma gibi bir durumumuz işte yok olabilir dedi kadın doktor. Onun için de bunu alıyorum gibi falan filan söylerse de London virbal fraktür derim diyordum. Yani diskus prolapsus afiyet infarkt var. Yanına da spinal kanal stenoza derim ya da London virbalzole fraktür derim diyordum. Yani tanımladığım şeyler de böyleydi. Evet, şimdi herhangi bir soru Hocam var mı? hızlıca Buyurun İpek abla. hızlıca LASIK sayışını bir tekrar eder misin sana zahmet? Seninden bir duyalım dedim ama hani burada var. Evet, ben LASIK sayhanı şöyle söylüyordum. Bak, her şeyi şey yaparken kafamda bir sistematik oluşturmaya çalışıyordum. Söylemeyi kolaylaştırabilmek için. Ya, işte der Patient liegt auf einem Liege. Uzanıyor. Auf dem Rücken da diyebilirsiniz. Liegt auf dem Rücken. Danach hebt de Untersucher das Gestreckene Bein ab. Yani yukarıya kaldırır. Sonra zwischen 30 bis 70 Grad wenn die Schmerzen zwischen 30 bis 70 Grad aufgetreten sind im Rückenbereich bis Fuß aufgetreten sind wird der Test positiv bewertet. Yani hasta yatar. Doktor gerilmiş olan bacağı yukarıya kaldırır. Eğer 30 ile 70 derece arasında ağrı sırtta ve bacağa kadar bir ağrı oluşuyorsa test pozitif olarak değerlendirilir diyordu. Böyle. Zint, hocam Entschuldigung. Auftreten Zint Bir wird test der Test, ha der pozitif. Test. Pozitif bewertet. Okay. Ben de küçük bir şey soracaktım da bu simülasyonlarda kullanmak üzere isimlere bakmıştım. 150 tane kadın, 150 tane erkek ismi, bir de soy isim buldum 100 tane şeyde Telegram grubunda. Şimdi hastanın şeyini anlayamazsak hani kadın ismi mi erkek ismi mi, orada nasıl baş edeceğiz o durumla, ya da reaksiyonu bir şeysi var mı? Yani Hani şöyle kadın karşında kadınsa kadındır, erkekse erkektir. ha yok, bazı diyorlar ya şavşupilerler mesela kadın erkek rol oynuyormuş bizim Yani yaptığımız şöyle gibi. valla bunu ben bir şey Maryam mıydı neydi? O Obers oynarken demişti. Çok önceden bir kere duydum böyle bir şey diye. Ama yani bence de bu çok abartı. O zaman sorun yok yani, iyi. Hayır. Sen bence yok. Ben olsam yani ben işte ona kafamı takmamıştım açıkçası. Karşımdaki kadınsa aldım ya şunu derim. Şunu derim. Diyorum Frau Schneider, ben hep zaten şöyle diyordum işte Frau Annelika Schneider. Spreche ich Ihren Namen richtig aus? Zaten burada yanlışsa bana der ki hayır ich bin keine Frau. Ich bin Mann der mesela. Dana o Doğru. Entschuldigung deyip devam ederim yani. Bu çok Doğru. anormal bir şey değil ki. Kadın olarak görünüyorsan ben kadın olarak düşünebilirim yani. Normali bu zaten. O kadar absürt bir şey değil. O yüzden hiç kaygılanmayın. O Buyurun zaman Faruk çok Hocam. teşekkür ederiz. Hocam, isim sesli harfle bitiyorsa kadın ismidir. Sessiz harfle bitiyorsa erkek ismidir. Örneğin Andrea ise kadındır. Andreas ise erkektir. Okay, vielen Dank. Hocam, mesela wie kann ich Ihnen ansprechen? Hani size nasıl hitap edebilirim gibi. Hiç Ama duymuş bence muydunuz süreci böyle bir hiç şey? böyle uzatmaya gerek yok. Dedim Hı. ya burada yanlış bir şey oluyorsa hasta beni düzeltir o zaman. Mesela Frau işte Andrea Schneider, spreche ich Ihren Namen richtig aus dedim. Orada bana dedi ya Entschuldigung derim. Sonra düzeltir yaparım. Burada Fatma abla şey yazmış. Melih Hoca'nın sınavında böyle oldu diye. Yani Söz alabilir miyim? tabii Kayıt buyurun. yapılıyor ama. Melih Hoca deneyimini anlatırken demişti. Rana'ydı galiba. Değişik bir adı vardı hastanın ve şey demiş. Frau diye hitap edince ben erkeğim demiş. Özür dilerim, benim de kızımın adı Rana diye bir espri geçmiş aralarında. Sonra öyle her diye devam etmişler. Yani ama kadınmış yanlış anlamadıysam, çünkü Frau diye. Ama mesela bu olumsuz bir şeye sebep olmamış aralarında, değil mi? Hani sonuç olumsuz, Ama yani sonuç bundan dolayı olumsuz hayır değildir değil. bence. Ben Melih Hoca'nın şeyine katılmadım ama Aynen orada aynen. kendi aralarında şey bir şey olmuş Aynen, yani. hatta espri olmuş, Evet. gülümsemiş ve böyle güzel devam etmiş. Yani sınavın sonucuyla hiç alakası yok. Senin Evet. gibi yani Sümeyra'cığım. Hani bir iki saniyelik bir şey, ondan sonrasında ha öyle mi falan deyip devam ediliyormuş. Öyle. Bu da reaksiyona giriyor. Evet, Evet. niye ben bunun üzerinde böyle duruyorum biliyor musunuz? Böyle ufak tefek şeyler için sınava hazırlananları o kadar çok kaygılandırıyorlar ki. Yani bunlar çok büyük şeylerdir. Ben bunu kaygı olarak yaşadığım için size burada özellikle söylüyorum. Yani dıdının dıdısıyla ilgili kaygılandırıyorlar. Bunlar çok büyük hatalar değil bence. Einfach düzeltilebilir bu şekilde. Hani onu söylemek için bence bununla ilgili kaygılanmaya gerek yok. Okey. O zaman tamamlayabiliriz.